erste große Liebe, die jedes Menschenherz fand. Erste große Sehnsucht, die deiner Seele Hoffnung gestiegen. Wenn fern aus den Sternen dein Blick dir heute entgegenlacht, versäum nicht die Stunde, es kommt doch heimlich über Nacht. Dann kommt zu dir die Liebe, die erste große Liebe.